16. Kapitel. Effi und Crampas waren noch einige Male zusammen ausgeritten. Nach den ersten Sturmtagen im November waren noch ein paar sonnige Spätherbsttage gekommen. Aber dann wurde es zu kalt und Effi war froh, dass der Winter kam. Sie hatte das Gefühl, in Gefahr gewesen zu sein. Jetzt würde sie Crampas nicht mehr oft sehen. Innstetten hatte ihr gesagt, dass Bismarck dieses Jahr nicht kommen würde und sie also nicht mehr viel allein bleiben müsste. Wenn es ihr recht wäre, könnten sie an den langen Winterabenden gemeinsam die Hochzeitsreise rekapitulieren. Er wollte Gieshübler dazu einladen, der Italien gut kennt. Wir könnten uns gemeinsam die Fotografien ansehen und du strickst mir etwas. Was meinst du, Effi? Effi antwortete nicht. Gieshübler kam gern, schon um Effi zu sehen. Aber er hatte gemeinsam mit Crampas die Theaterabende organisiert, über die man im September gesprochen hatte. Noch vor Weihnachten wurde »Ein Stück vom Wege« aufgeführt und Effi spielte die wichtigste Frauenrolle. Sie war wie elektrisiert. Endlich etwas Neues. Für die Italienabende hatte sie nun keine Zeit mehr. Erst nach Mitternacht kam man am Theaterabend nach Hause. Innstetten erzählte Johanna, wie schön die gnädige Frau gewesen war und wie gut sie gespielt hatte. Effi war müde und legte sich zu Bett. Innstetten setzte sich neben sie und hielt ihr die Hand. »Ja, Effi, das war ein schöner Abend. Und am meisten habe ich mich über meine kleine Frau gefreut. Alle waren ganz verliebt in dich. Ach, Gerd, wie galant du bist. Da bekomme ich ja Angst. Ist alles in Ordnung? Möchtest du noch eine Tasse Tee trinken?« »Lass nur, Effi. Ich will nichts als dich ansehen. Du könntest ja auch so sein wie die arme Frau Crampas. Das ist eine schreckliche Frau, und dich hätte sie heute Abend ermorden wollen. Und der arme Crampas war ganz nervös und hat dich nicht einmal angesehen. Er hat Angst vor seiner Frau, und er findet immer einen Grund, sie zu Hause zu lassen. Am zweiten Weihnachtstag wollen wir zum Beispiel alle zusammen zur Oberförsterring hinausfahren. Das Erste, was Crampas sagte, war, dass seine Frau leider zu Hause bleiben müsse. Sind es denn nur Herren? Nein, du bist mit dabei und ein paar andere Damen. Aber dann ist es doch hässlich von ihm und früher oder später, ja, er ist eine Spielernatur, so ein halber Pole und immer Frauengeschichten. Man muss ihm auf die Finger sehen. Ja, da hast du wohl recht, aber jetzt sprich nicht mehr. Mir ist, als hörte ich oben das Tanzen. Warum kommt es immer wieder? Ich dachte, es wäre nur ein Spaß von dir. Das würde ich nicht so sagen, Effi. So oder so, man muss nur in Ordnung sein und keine Angst zu haben brauchen. Effi dachte an das, was ihr Crampas über ihren Mann als Erzieher gesagt hatte.